Hallo, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, der Frieden Christi sei heute mit dir. Wie oft hast du dich schon hingekniet, aufrichtig gebetet und trotzdem das Gefühl gehabt, dass der Himmel schweigt? Viele leben so mit einem bedrückten Herzen, auf der Suche nach Antworten, in der Hoffnung auf eine klare Richtung. Und in diesem Prozess taucht die Frage auf, die tief in der Seele widerhallt: Spricht Gott wirklich mit mir? Die Wahrheit, mein Freund, ist: Ja, er spricht. Aber um seine Stimme zu hören, müssen wir lernen, die Welt um uns herum zum Schweigen zu bringen und den Lärm in unserem Inneren zu beruhigen. Gottes Stimme ist nicht immer ein Donnerschlag vom Himmel. Manchmal ist sie wie eine sanfte Brise, die mitten im Sturm weht. Ein anderes Mal ist sie wie ein Flüstern, das uns in unserem inneren Chaos begegnet. Die Bibel zeigt uns das in 1. Könige 19,12. Als Elia den Herrn nicht im starken Wind, nicht im Erdbeben und auch nicht im Feuer hörte, sondern in einer leisen, sanften Stimme. Derselbe Gott, der zu Elia sprach, spricht auch heute noch. Das Problem ist nicht, ob er spricht, sondern ob wir bereit sind, zuzuhören. Gottes Stimme zu erkennen, ist kein besonderes Talent, das nur wenigen vorbehalten ist. Es ist eine göttliche Einladung an jeden, der sich nach Nähe zum Vater sehnt. Gott möchte mit dir über jedes Detail deines Lebens sprechen. Von den großen Entscheidungen bis hin zu den kleinsten Gesten. Er möchte deine Schritte leiten, dein Herz trösten und deinen Glauben stärken. Aber dafür müssen wir anhalten und aufmerksam zuhören. Wir leben in einer Generation, die überflutet ist von Informationen, in der alles schnell, dringend, laut ist. Und in all diesem Lärm verlieren wir unser geistliches Feingefühl. Der Verstand schweift ab, das Herz wird hart und die geistlichen Ohren verschließen sich. Doch Gott ruft dich an einen Ort der Stille, einen Ort, an dem die Seele atmen und der Geist genährt werden kann. Er möchte dich ins Verborgene führen, an einen Ort, wo nur du und er seid. Wenn du beginnst, nach Gottes Stimme zu suchen, wird sich etwas in dir verändern. Die Angst verliert ihre Kraft, die Furcht zieht sich zurück und der Glaube beginnt zu wachsen. In diesem Raum offenbart sich seine Gegenwart mit Kraft. Dort wirst du erkennen, dass du nicht allein bist. Dass selbst wenn alles um dich herum zusammenzubrechen scheint, eine feste Stimme zu dir spricht: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Jesaja 41,10. Und wie kann man erkennen, ob es Gott ist, der spricht? Fang beim Frieden an. Gottes Stimme bringt immer Frieden, selbst wenn sie uns zurechtweist. Sie unterdrückt nicht, sie verwirrt nicht, sie verurteilt nicht, sie baut auf, tröstet und ermutigt. In Johannes 10,27 sagte Jesus: Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn du zu ihm gehörst, darfst du vertrauen. Er kennt dich und du kannst lernen, seine Stimme zu erkennen. Aber dafür musst du dich mit dem Wort Gottes nähren. Die Bibel ist die Landkarte für den Willen Gottes. Durch sie lernen wir die Muster des Himmels kennen, die Prinzipien, die unsere Schritte leiten. Wenn wir die Heilige Schrift mit offenem Herzen lesen, entfacht der Heilige Geist in uns ein Feuer. Und oft ist es genau dort zwischen einem Vers und dem nächsten, dass sich die Antwort, nach der wir so lange gesucht haben, ganz klar offenbart. Erwarte keine hörbare Stimme oder spektakuläre Zeichen. Gott spricht mit dir in deinem Innersten, in deinem Geist. Er spricht durch einen Bibelvers, der dir ins Auge springt, durch eine Predigt, die dein Herz berührt, oder sogar durch jemanden, der genau das sagt, was du gerade gebraucht hast. Aber vor allem spricht er mit denen, die ihn aufrichtig suchen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Gottes Stimme niemals im Widerspruch zu seinem Wort steht. Wenn du unsicher bist, ob das, was du gehört hast, wirklich von Gott kommt, vergleiche es mit der Bibel. Wenn es nicht mit der Wahrheit der Schrift übereinstimmt, dann verwerfe es. Denn Gott ändert sich nicht und seine Stimme ist immer im Einklang mit dem, was er bereits offenbart hat. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Vielleicht lebst du gerade in einer Zeit der Ungewissheit, fühlst dich verloren und weißt nicht, welche Entscheidung du treffen sollst. Aber sei dir sicher, Gott sieht dein Herz. Er kennt deinen Schmerz, deine Ängste, deine tiefsten Fragen. Und glaub mir, er will dir antworten. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil er ein liebender Vater ist, dem jedes Detail deines Lebens wichtig ist. Wenn du also Gottes Stimme hören willst, fang mit Aufrichtigkeit an. Du brauchst keine schönen Worte oder komplizierten Rituale. Sprich einfach mit ihm, wie man mit einem Freund spricht. Öffne dein Herz, leg deine Schwächen offen. gestehe deine Ängste und dann schweige, hör zu, warte. Denn er spricht zu denen, die auf ihn warten. Wenn dein Herz bereit ist zuzuhören, bleib bei mir, denn in den nächsten Momenten werden wir noch tiefer in dieses Thema eintauchen. Es gibt etwas Kostbares, das für dich bereit liegt. Der Herr will dir seinen Willen offenbaren. Er möchte dir beibringen, wie man jeden Tag nach seiner Stimme lebt. Mein Bruder, meine Schwester, wenn sich das Herz wirklich für Gott öffnet, geschieht etwas Feines, aber Mächtiges in uns. Es ist kein Lärm, kein Spektakel, es ist Verwandlung. Es ist wie ein Samen, der unter der Erde zu keimen beginnt. Für die Menschen scheint sich nichts verändert zu haben. Aber in deinem Geist beginnt eine neue Empfindsamkeit zu wachsen. Der Wunsch, Gottes Stimme zu hören, wird stärker als jede Ablenkung. Und die Seele sehnt sich nach der Berührung des Ewigen. An diesem Ort aufrichtigen Verlangens gießt der Herr seine Gegenwart aus. Der Hunger nach ihm zieht seine Gegenwart an. Es geht nicht nur darum, mit Worten zu beten, sondern in Gemeinschaft zu leben. Jeder Schritt, den wir auf ihn zugehen, wird mit Gnade beantwortet, mit Führung, mit Trost. Er ist kein ferner, unerreichbarer, kalter Gott. Er ist ein Vater, der sich beugt, um selbst unser tiefstes Schweigen zu hören. Und vielleicht hast du genau das vermisst. Vielleicht bist du mit einem müden Herzen gegangen, voller Zweifel, Ängste und schmerzhafter Erinnerungen. Vielleicht sehnt sich deine Seele nach mehr als nur einfachen Antworten. Sie sucht nach Gegenwart, sie braucht Berührung. Derselbe Gott, der mit Mose in der Wüste sprach, der Samuel mitten in der Nacht rief, ist der Gott, der dich heute beim Namen ruft. Er spricht immer noch, er führt immer noch, er antwortet immer noch. Es gibt einen Frieden, den man nicht erklären kann, den man nur fühlen kann. Es ist der Frieden, der uns durchdringt, selbst wenn wir keine Lösung sehen, weil wir wissen, dass uns eine unsichtbare, feste und liebevolle Hand leitet. Dieser Frieden bestätigt uns. Gott ist mit uns. Wenn du das Gefühl hast, den Mut zu verlieren und trotzdem Kraft findest, weiterzugehen, dann ist es, weil er dich trägt. Wo seine Gegenwart ist, da ist Führung. Und wo Führung ist, da ist auch ein Ziel. Jesus hat uns gelehrt, ins Zimmer zu gehen, die Tür zu schließen und im Verborgenen mit dem Vater zu reden. Das ist der Ort, an dem alles beginnt, sich zu verändern. Dort werden Tränen aufgefangen, Entscheidungen mit dem Himmel abgestimmt und Gottes Wille zeigt sich nicht als Last, sondern als Weg in die Freiheit. Im stillen Kämmerlein spricht Gott klarer als 1000 Stimmen um uns herum. Und wenn er spricht, findet das Herz Ruhe. Aber wir müssen verstehen, dass Gott kein Bote ist, der unsere Wünsche erfüllt. Er ist der Souveräne, der Herr aller Herren. Seine Stimme zu hören, bedeutet nicht nur das zu bekommen, was wir wollen, sondern geformt zu werden durch das, was er in uns tun möchte. Manchmal wird seine Antwort Warte sein, manchmal wird sie Nein sein und oft wird sie ein Ruf zum Gehorsam sein, selbst wenn wir nicht alles verstehen. Doch jedes Wort, das von ihm kommt, bringt Leben, Leben im Überfluss. Hast du schon einmal bemerkt, wie die Seele zur Ruhe kommt, wenn wir ein Wort vom Himmel empfangen? Es ist, als würde eine Last von den Schultern fallen, als würden sich die Wolken auflösen. Im Namen Jesu liegt Kraft. In der Gegenwart Gottes liegt Macht. Und diese Gegenwart steht jedem zur Verfügung, der glaubt. Es ist kein Vorrecht für wenige, sondern das Recht der Kinder. Jeder, der aus dem Geist geboren ist, hat Zugang zum Vater. Und der Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. In Römer 8 steht, denn alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Das bedeutet, dass eine Verheißung für dich da ist. Du musst nicht länger verwirrt leben, getrieben von wechselhaften Gefühlen oder dem, was andere sagen. Du kannst ein Leben führen, das von Gott geleitet ist. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Er will deine Schritte lenken, deine Augen öffnen, dein Herz mit ewigen Wahrheiten entflammen. Wenn du anfängst, die Stimme des Herrn zu hören, wird dein Leben nicht mehr dasselbe sein. Du beginnst, einen Sinn zu sehen, wo vorher nur Schmerz war. Du erkennst Möglichkeiten, wo du vorher nur Mauern gesehen hast. Denn Gott öffnet Türen, die niemand schließen kann. Er bahnt Wege in der Wüste und lässt Ströme in der trockenen Erde fließen. Seine Stimme weist nicht nur den Weg, sie heilt. Sie heilt Wunden der Seele, berichtigt Lügen, an die wir geglaubt haben, und reißt Täuschungen mit der Wurzel aus, die uns gefangen hielten. Wenn du noch Zweifel hast, dann erinnere dich, Gott versteckt sich nicht. Er spielt nicht mit den Gefühlen seiner Kinder. Er will gefunden werden. In Jeremia 29, 13 steht, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Es geht nicht um Eile, nicht um Angst, es geht um Hingabe, um Ergebenheit. Er möchte, dass du dich näherst, er möchte dein Leben verändern und alles beginnt damit, dass du lernst zuzuhören. Vielleicht sagst du, aber ich bin es nicht wert, niemand ist es. Doch Gottes Gnade basiert nicht auf Verdienst, sondern auf Liebe. Und genau diese Liebe ruft dich jetzt. Eine Liebe, die keine Perfektion verlangt, sondern Aufrichtigkeit. Und wenn du bereit bist, dich wirklich hinzugeben, dann wird er dich finden. Er wird dich umhüllen, wird dich lehren, im Glauben zu gehen, selbst wenn deine Füße schwach sind. Und genau an diesem Ort der Schwäche wird seine Stimme am klarsten, sanftesten und kraftvollsten sein. Also öffne dein Herz, lass dich formen, erlaube dir wieder zu hören, denn Gott spricht. Und wenn du es schaffst, den Lärm der Welt für einen Moment zum Schweigen zu bringen, wirst du das Flüstern des Himmels hören, das deinen Namen ruft. Und wenn das geschieht, wird nichts mehr so sein wie zuvor. Es gibt Momente, in denen die Seele nach Führung schreit und alles um uns herum scheint still zu sein. Doch genau in diesen Augenblicken spricht Gott am tiefsten. Er schreit nicht, um mit dem Lärm der Welt zu konkurrieren. Er spricht auf intime, persönliche Weise, wie ein Vater, der sich beugt, um seinem Kind etwas ins Ohr zu flüstern. Und wenn du innehältst, wenn du dein Herz still werden lässt, wirst du erkennen, dass er näher ist, als du je gedacht hast. In vielen Situationen suchen wir Zeichen am Himmel, große Ereignisse, spektakuläre Wunder. Doch Gott in seiner Sanftheit wählt es, in den kleinen Dingen zu sprechen. Er spricht in der Einfachheit eines neuen Morgens, im Trost eines freundlichen Wortes, in der Stille eines hingegebenen Herzens. Er ist selbst in jenen Schmerzen gegenwärtig, von denen du dachtest, du würdest sie allein durchstehen. Nichts entgeht seinem Blick. Keine Träne, kein Seufzer. Psalm 34 erinnert uns, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Nicht im Stolz, nicht im Lärm, sondern in der Hingabe hören wir seine Stimme klar und deutlich. Ein gebrochenes Herz kann der Altar sein, auf dem Gott herabkommt und spricht. Oft ist es genau dort, mitten in der Asche, dass seine Herrlichkeit beginnt, sich zu zeigen. Wenn sich alle abwenden, kommt er näher. Wenn du denkst, es sei das Ende, beginnt er etwas Neues. Gottes Stimme zu hören bedeutet nicht nur eine Richtung zu bekommen. Es ist, den Trost des Himmels zu spüren. Es ist die Gewissheit, dass du nicht allein bist, auch wenn alles um dich herum das Gegenteil sagt. Gottes Gegenwart beruhigt den Geist. Sie heilt ohne Worte, stärkt ohne Berührung, erneuert ohne Erklärung. Du weißt, dass sich etwas verändert hat, weil der Friede, der alles Verstehen übersteigt, dein ganzes Wesen erfüllt. Und genau dieser Friede bestätigt, er spricht. Doch um zu hören, musst du Gemeinschaft pflegen. Die Stimme, die du am besten erkennst, ist immer die, die du am häufigsten hörst. So ist es auch mit Gott. Je näher du ihm kommst, desto sensibler wirst du. Die Ablenkungen der Welt verlieren an Kraft. Die Stimme des Zweifels, der Schuld, der Angst wird leiser. Und der sanfte Klang der Wahrheit beginnt in deiner Seele zu widerhallen. Eine Wahrheit, die befreit, die leitet, die wiederherstellt. Es gibt keine magische Formel, um Gottes Stimme zu hören. Es gibt Hingabe, es gibt Nähe, es gibt Glauben und es gibt auch Gehorsam. Denn oft spricht Gott, aber wir wollen es nicht hören. Oder wir ziehen es vor, es zu ignorieren, weil sein Wille unseren eigenen Willen herausfordert. Doch wenn du dich entscheidest, gehorsam zu sein, auch ohne alles zu verstehen, dann beginnt wahre Verwandlung. Gott ehrt ein gehorsames Herz. Die Stimme des Herrn ist wie ein Leuchtturm in dunkler Nacht. Sie verändert nicht das Meer, aber sie zeigt, wo der sichere Weg ist. Erwarte nicht, dass er dich aus dem Sturm herausnimmt. Erwarte, dass er dich hindurchführt. Denn selbst mitten im Chaos kannst du in Frieden gehen, wenn du der Führung von oben folgst. Der Apostel Paulus hörte Gottes Stimme selbst im Gefängnis klar und deutlich. Und diese Stimme hielt ihn fest, unerschütterlich, voller Vertrauen in den ewigen Plan. Als Jesus getauft wurde, öffnete sich der Himmel und eine Stimme sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese gleiche Stimme spricht noch heute zu den Kindern, die im Gehorsam leben. Ich freue mich an dir. Du kannst das heute hören, wenn du dich entscheidest, näher zu kommen, wenn du dich entscheidest, Ablenkungen loszulassen und Gemeinschaft zu deiner Priorität zu machen. Nicht, weil du perfekt sein musst, sondern weil Gott sich denen offenbart, die ihn aufrichtig suchen. Der Heilige Geist ist der Lehrer, der uns lehrt, zu unterscheiden. Er überführt uns von Sünde, tröstet uns im Schmerz und führt uns zur Wahrheit. Er ist wie eine sanfte Brise, die alles verändert, was sie berührt. Wenn er spricht, beugt sich die Seele, beruhigt sich der Verstand und das Herz beginnt zu brennen. Es gibt keine Stimme, die süßer, fester und sicherer ist als die desjenigen, der uns erschaffen hat und uns beim Namen ruft. Wenn du dunkle Nächte durchlebst, wenn du das Gefühl hattest, gebetet zu haben und der Himmel schwieg, dann wisse, Gottes Schweigen ist niemals Abwesenheit. Oft ist es Vorbereitung. Im Schweigen stärkt er uns, reift uns, stellt uns auf. Und wenn er sich entscheidet zu sprechen, dann weil du bereit bist zu hören. Er kennt den richtigen Zeitpunkt, er kennt die genaue Jahreszeit. Vertrau, warte, halte durch. Er wird mit einer Antwort kommen. Vielleicht bist du umgeben von Stimmen, die dich anklagen, dich unter Druck setzen, dich verwirren. Aber Gottes Stimme ist anders. Sie kommt nicht, um dich zu erdrücken. Sie kommt, um dich aufzurichten. Sie kommt nicht, um dich festzuhalten. Sie kommt, um dich zu befreien. Gott spricht nicht, um dich zu beschämen, sondern um dich zu heilen. Und wenn du deinem Herzen Raum gibst, wirst du diese Stimme unter allen anderen unterscheiden können. Sie ist unverwechselbar, sie ist lebendig und sie ruft dich heute. Mach dich also bereit, denn in den nächsten Momenten will der Herr dich auf eine tiefere Ebene der Gemeinschaft führen. Keine kalte Religiosität, sondern eine echte Freundschaft, eine Reise, auf der du nicht nur betest, sondern auch zuhörst, wo du nicht nur mit Gott redest, sondern mit ihm lebst. Und das, mein Lieber, verändert alles. Es ist etwas unglaublich Kostbares zu wissen, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde eine Beziehung mit uns führen will. Und diese Beziehung basiert nicht auf leeren Ritualen, sondern auf lebendiger, täglicher Gemeinschaft. Das christliche Leben besteht nicht aus Regeln. Es ist ein Weg Seite an Seite mit Gott, auf dem er spricht, leitet, tröstet und unterweist. Und je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr sehnen wir uns danach, seine Stimme zu hören. Hast du schon gemerkt, wie das Herz zur Ruhe kommt, wenn es ein Wort vom Himmel empfängt? Ganz gleich, wie groß der Kampf ist, wenn Gott spricht, verändert sich alles in deinem Inneren, vielleicht nicht um dich herum. Aber in dir entsteht eine so tiefe Gewissheit, dass der Sturm dich nicht mehr erschreckt, dass das Warten dich nicht mehr verzweifeln lässt. Diese Gewissheit ist die Frucht der Stimme dessen, der das Universum trägt und gleichzeitig deine Seele. Jesus sagte in Johannes 14,26, dass der Heilige Geist uns alles lehren und uns an alles erinnern wird, was er uns gesagt hat. Das bedeutet, wir sind nicht allein, wenn es darum geht, Gottes Willen zu verstehen. Der Geist ist unser Führer. Er erinnert uns an die Wahrheit. Er ruft uns zurück, wenn wir vom Weg abkommen. Und er spricht klar zu denen, die bereit sind zu hören. Nicht mit Verwirrung, sondern mit Klarheit. Nicht mit Schuld, sondern mit Gnade. Vielleicht versuchst du, Gottes Stimme zu hören, aber so viele andere Stimmen fordern deine Aufmerksamkeit. Die Stimme deiner Vergangenheit, die dir sagt, dass du zu oft gescheitert bist. Die Stimme deiner Gefühle, die zwischen Hoffnung und Angst schwanken. Die Stimme deiner Umstände, die dir einreden wollen, dass sich nichts ändern wird. Doch in all dem gibt es eine Stimme. Fest, ruhig, voller Liebe. Und sie sagt, ich bin bei dir, ich habe dich nie verlassen. Gott spricht auf persönliche Weise, er kennt jeden von uns auf einzigartige Art. Was dein Herz berührt, muss nicht das Herz eines anderen genauso berühren. Deshalb vergleich dich nicht. Erwarte nicht, dass die Erfahrung eines anderen dein Maßstab ist. Der Vater möchte mit dir sprechen, auf deine Weise, in deinem Leben zu deiner Zeit. Er kennt deine Sprache, deine Ängste, deine geheimsten Träume und er spricht genau dort, wo du es brauchst. Es gibt Momente, in denen Gott spricht, um zu trösten, andere, um zu korrigieren. In manchen Augenblicken weckt er uns aus dem geistlichen Schlaf, in anderen führt er uns zärtlich an der Hand. Doch jedes Mal bringt seine Stimme Leben. Der Herr handelt nicht mit Härte, er zwingt nicht mit Gewalt, er zieht mit Güte, er gewinnt mit Treue. Und wenn wir ihm Raum geben, zu uns zu sprechen, wird etwas in uns wiederhergestellt. Geistliches Hören muss gepflegt werden. Es entsteht nicht von allein. So wie man lernt, eine Melodie bewusst zu hören oder den Ton eines alten Briefes zu verstehen, lernt man auch, Gottes Stimme wahrzunehmen. Das braucht Zeit mit ihm. Es erfordert innere Stille. Und vor allem, es braucht Sehnsucht. Wer mit Hunger sucht, der findet. Wer beharrlich anklopft, dem werden Türen geöffnet. Wer sich wirklich hingibt, empfängt Führung. Vielleicht fragst du dich, aber was, wenn ich mich täusche, wenn ich mich selbst höre und nicht Gott? Die Antwort ist, kehre zum Wort zurück. Gottes Stimme widerspricht niemals der Schrift. Sie bestätigt immer das, was bereits offenbart wurde. Wenn du Zweifel hast, tauche tief in die Bibel ein. Bitte den Heiligen Geist um Unterscheidung. Er ist treu und lässt seine Kinder nicht in Verwirrung zurück. Er ist Licht, und wo Licht ist, da ist kein Irrtum. An diesem Ort des Vertrauens beginnt der Glaube zu wachsen. Denn wenn du lernst, auf die Stimme des Herrn zu hören, verlässt du dich weniger auf das, was du siehst, und mehr auf das, was du glaubst. Und genau dieser Glaube trägt dich durch schwere Tage. Der Glaube, der aus dem Wort, aus Gemeinschaft, aus Nähe zu Gott entsteht, ist unerschütterlich. Nicht, weil du stark bist, sondern weil du fest gegründet bist in dem, der niemals versagt. Denk daran, Gottes Stimme zu hören ist kein Vorrecht von Propheten oder Predigern. Es ist das Recht jedes Kindes. Es ist das Versprechen eines liebenden Vaters. In Apostelgeschichte 2 zitierte Petrus die Prophezeiung aus Joel. Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Das schließt dich ein, deine Familie, deine Geschichte. Und dieser Geist spricht, er leitet, er bereitet vor, er offenbart, was das Auge nicht sieht und was das natürliche Ohr nicht erfassen kann. Gottes Gegenwart ist nicht nur ein flüchtiges Gefühl, sie ist eine Realität, die jeden Bereich unseres Lebens verändert. Wenn du mit Gott gehst, bekommt alles einen neuen Sinn. Entscheidungen sind keine Last mehr, weil es jetzt Führung gibt. Ängste verlieren an Kraft, weil Sicherheit da ist. Das Morgen macht keine Angst mehr, weil eine Verheißung da ist. Und an jedem neuen Tag flüstert die Stimme des Vaters: Fürchte dich nicht, ich bin hier. Wenn du heute das Gefühl hast, dich entfernt zu haben, dann wisse, er wartet darauf, dass du zurückkommst. Wenn du meinst, du hättest ihn nie gehört, dann sei dir sicher, er hat die ganze Zeit gesprochen. Und wenn du glaubst, du seist nicht fähig, dann erinnere dich. Er befähigt die Kleinen, richtet die Schwachen auf und verwandelt die, die sich hingeben. Egal wie weit du gegangen bist, seine Stimme kann dich immer noch erreichen. Und ein einziges Wort von ihm kann alles verändern. Es gibt Momente, in denen wir vor Entscheidungen stehen, die unseren Weg formen. Entscheidungen, die für das natürliche Auge harmlos scheinen, aber ewige Folgen haben können. Und genau in solchen Augenblicken muss das Herz eines Christen sensibel sein für Gottes Stimme. Es geht nicht um Bauchgefühle oder Intuitionen, sondern um das klare Wirken des Heiligen Geistes, der uns auf Wegen des Lebens führt und nicht in Verwirrung. Wenn eine Entscheidung nicht von Gott kommt, zündet der Heilige Geist eine Warnung in uns. Es ist kein Lärm, sondern ein Gewicht. Ein unerklärliches Unbehagen, das uns daran hindert, in Frieden weiterzugehen. Es ist, als würde etwas tief in uns sagen, geh diesen Weg nicht. Und selbst wenn alles für das menschliche Auge richtig erscheint, findet die Seele keine Ruhe. Das ist die Fürsorge des Vaters. Er liebt uns so sehr, dass er uns vor dem Fehler korrigiert. Er hält uns zurück, bevor wir in den Abgrund stürzen. Auf der anderen Seite, wenn die Entscheidung im Einklang mit Gottes Willen steht, selbst wenn sie Risiken birgt, selbst wenn sie schwer ist, dann gibt es Frieden. Einen Frieden, der nicht von den Umständen abhängt. Eine leise, feste Gewissheit, die sagt, das ist der Weg, geh ihn. Jesaja 30,21 beschreibt es treffend. Und deine Ohren werden hinter dir das Wort hören, das spricht, dies ist der Weg, den geht. Sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Dieser Frieden ist die Bestätigung des Himmels. Er bedeutet nicht die Abwesenheit von Herausforderungen, sondern die Gegenwart von Führung. Und wenn er das Herz erfüllt, verstummt die Angst, der Zweifel tritt zurück und der Glaube schreitet voran. Gott wird uns niemals auf Wegen führen, die seinem Wort widersprechen. Seine Stimme wird uns nie von der Wahrheit, der Liebe oder der Gerechtigkeit wegführen. Seine Stimme weist immer auf Christus hin, immer auf das Kreuz, immer zurück nach Hause. Darum, mein Lieber, wenn du heute vor einer Entscheidung stehst, bring dein Herz zur Ruhe und höre hin. Analysiere nicht nur die Fakten, sondern auch das, was der Geist in deinem Inneren spricht. Frag dich, bringt mich diese Entscheidung näher zu Gott oder entfernt sie mich von ihm? Bringt sie Erleichterung oder belastet sie meine Seele? Führt sie mich zur Wahrheit oder nur zu dem, was ich gern hören möchte? Gott antwortet einem Herzen, das ihn ehrfürchtig befragt. Er ehrt das Kind, das mit Demut und Respekt sucht. Fürchte dich nicht vor den Zeiten des Wartens. Eile kann uns in die Irre führen, doch Gottes Zeit führt uns zur Reife. Wenn wir auf seine Führung warten, vermeiden wir unnötige Wunden, vermeiden gefährliche Abkürzungen. Der Herr ist nicht zu spät. Er bereitet dich darauf vor, das zu tragen, was er selbst bereits vorbereitet hat, um es dir zu geben. Gott zwingt uns niemals seinen Willen auf, aber er bietet uns immer den Weg des Lebens an. Frieden ist die Sprache des Himmels. Und wenn dieser Frieden regiert, dann weiß das Herz, selbst wenn die Umstände laut schreien, ich bin dort, wo Gott mich haben will. Verlass dich deshalb nicht nur auf Gefühle, vertraue auf das Wort, bestätige es durch die Schrift. Und wenn alles im Einklang ist, Frieden, Wahrheit und inneres Zeugnis, dann kannst du in Sicherheit weitergehen. Diese Sensibilität entsteht nicht über Nacht. Sie ist die Frucht von Beziehung. Die Frucht eines Lebens, das sich entschieden hat, mehr Gott zu vertrauen als dem eigenen Willen. Es ist der Moment, in dem wir aufhören, nur nach Antworten zu suchen und anfangen, nach dem Herrn selbst zu suchen. Dann beginnen wir klar zu erkennen. Und an diesem Ort wird die Reise leicht, denn jetzt führt der Geist, nicht die Angst, nicht die Eile, nicht die Unruhe. Der Gott, der uns geschaffen hat, weiß auch, wie er uns führen kann. Er weiß, wie er unser Herz auf einzigartige Weise erreichen kann. Und wenn du bereit bist zuzuhören, wird er sprechen. Er wird bestätigen. Er wird Frieden bringen. Und selbst wenn die Entscheidung dich auf einen schmalen Weg führt, wirst du die Gewissheit haben, dass du nicht allein bist. Er geht mit dir. Vertrau also. Warte, gehorche und ignoriere niemals den Frieden. Wo er fehlt, ist auch Gott nicht. Und wo er regiert, da ist der Hirte schon vorausgegangen. Dort kannst du sicher weitergehen, denn es war die Stimme des Vaters, die dich gerufen hat. Wir müssen lernen, nicht nur zu hören, sondern auch zu antworten. Denn das Hören ist der Anfang, aber der Gehorsam ist der Schlüssel, der das Neue öffnet, das Gott für dein Leben vorbereitet hat. Mach dich bereit, der Herr steht kurz davor, dich in eine neue Dimension der Nähe zu führen. Und dort wird alles klarer, leichter, wirklicher. Wenn du nur einmal gelernt hast, Gottes Stimme zu hören, beginnt sich alles in dir mit dem Himmel auszurichten. Entscheidungen werden nicht mehr von Druck oder Momenten bestimmt, sondern durch die Führung des Geistes. Kämpfe werden nicht mehr mit menschlichen Waffen geführt, sondern im Verborgenen gewonnen, wo der Herr klare, präzise Anweisungen gibt und dich mit Kraft ausstattet, im Glauben zu gehen, selbst wenn deine Augen keinen Ausweg sehen. Gott sucht eine Generation, die empfindsam für seine Stimme ist, eine Generation, die sich nicht von Impulsen leiten lässt, sondern von Überzeugung, die nicht vom äußeren Schein lebt, sondern von seiner Gegenwart. Gottes Ruf an dich ist kein Ruf zu einem Leben voller geistlicher Ratespiele, sondern zu einem Leben mit Klarheit und Ziel. Er ist kein Gott der Verwirrung. Er spricht mit Ordnung, mit Weisheit und mit Liebe. Und er sucht Herzen, die bereit, aufmerksam und hingegeben sind. Der Gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn ist es, der uns auf dem Weg zur Verheißung hält. Es reicht nicht aus, nur zu hören. Man muss auch danach handeln. Abraham hörte eine einfache Anweisung: Verlass dein Land. Und ohne zu wissen, wohin er ging, gehorchte er. Und damit begann eine Glaubensreise, die die Geschichte veränderte. Gott ehrt die, die seiner Stimme folgen. Auch wenn der Weg mit natürlichen Augen unsicher erscheint. Wenn er vom Himmel geführt ist, kannst du mit Frieden gehen. Und wenn du gehorchst, selbst mitten in deinen Zweifeln, überrascht dich der Herr mit übernatürlicher Führung. Er öffnet Türen an Orten, die verschlossen schienen. Er bringt Versorgung, wo vorher Mangel war. Er stellt Menschen an deine Seite, die dich in deiner Schwäche stützen. Denn der Gehorsam gegenüber Gottes Stimme zieht seine Gunst auf dein Leben. Und diese Gunst ist nicht nur materieller Segen. Sie ist Frieden, Schutz und die Gewissheit, dass du genau dort bist, wo du sein sollst. In Johannes 10 lehrt uns Jesus, dass der gute Hirte seine Schafe beim Namen ruft und sie erkennen seine Stimme. Sieh, der Herr schreit seine Schafe nicht an, er ruft sie beim Namen. Das zeigt die Intimität der Beziehung. Er kennt den Klang deiner Stimme. Er weiß, was dich nachts zum Weinen bringt. Er sieht die Gedanken, die du noch nicht auszusprechen gewagt hast. Und trotzdem liebt er dich mit ewiger Liebe. Er ruft dich zu sich. Die Stimme Gottes leitet uns, ja, aber sie schützt uns auch. Wie oft hast du durch ein inneres Unbehagen einen falschen Weg vermieden? Wie oft hattest du durch einen unerklärlichen Frieden den Mut, eine schwierige Entscheidung zu treffen? Das ist der Heilige Geist am Werk. Er lässt uns nicht ohne Richtung. Er flüstert, er warnt, er bestätigt. Doch um klar zu hören, braucht es eine beständige Beziehung, keine gelegentliche Suche, sondern ein tägliches Gehen mit ihm. Es geht nicht um Verdienst, es geht um Gnade. Gott erwartet keine Perfektion, sondern Bereitschaft. Nicht großes Wissen bringt Offenbarung, sondern die Demut dessen, der erkennt, dass er hören muss. Gott ist nicht beeindruckt von schönen Reden, sondern bewegt durch ein aufrichtiges Herz. Und ein aufrichtiges Herz ist der Boden, auf dem Gott seine kostbarsten Verheißungen pflanzt. Dort wächst der Same seines Wortes stark, schlägt Wurzeln und bringt ewige Frucht. Wenn du beginnst, durch Gottes Stimme zu leben, lernst du zu erkennen, was wirklich zählt. Was dich früher erschüttert hat, verliert seine Macht. Die Meinung anderer definiert dich nicht mehr. Die Anerkennung der Menschen hält dich nicht mehr gefangen. Denn jetzt wird dein Weg bestimmt von dem, der das Ende vom Anfang kennt. Und das bringt Freiheit, das bringt Sinn. Das macht dich standhaft, selbst in Zeiten der Unsicherheit. Wenn du dich in einer Wartezeit befindest, gib nicht auf. Gottes Schweigen bedeutet nicht Abwesenheit. Oft ist es die Zeit der Reifung, die Zeit, in der er dein Herz vorbereitet, das zu empfangen, was er bereits bestimmt hat. Warte im Vertrauen, suche weiter, glaube weiter. Seine Stimme wird kommen, zur rechten Zeit mit dem genauen Wort. Und dieses Wort wird wie Wasser in der Wüste sein, wie Licht inmitten der Dunkelheit. Vielleicht stehst du unter Druck, hast Zweifel oder erlebst sogar Widerstand. Doch wenn Gott spricht, löst sich jede Verwirrung auf. Ein einziges Wort von ihm reicht aus, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Und dieses Wort wird bereits in deinem Geist freigesetzt. Spüre jetzt seine Gegenwart. Nicht durch Emotion, sondern durch Glauben. Er ist hier. Er ist bei dir. Er flüstert, ich bin dein Gott. Ich halte dich. Ich werde dich führen. Viele versuchen, das christliche Leben allein aus eigener Kraft zu leben und enden erschöpft, frustriert. Doch die Kraft zum Durchhalten kommt aus der Intimität mit Gott. Wenn du lernst, seine Stimme zu hören, kämpfst du nicht mehr allein. Du beginnst, mit einem Gott zu gehen, der spricht, der führt und der sich sorgt. Und der Weg, der vorher trocken war, wird zu einem Pfad voller Entdeckungen, Wunder und Erneuerung. Sei wie Samuel, der, obwohl er nur ein Junge war, bereit antwortete, »Rede, Herr, dein Diener hört.« Das sollte auch unsere Haltung sein, ein Herz, das bereit ist zu hören und zu gehorchen, selbst wenn es nicht alles sofort versteht. Denn wenn du hörst und antwortest, handelt Gott. Er kümmert sich um deine Anliegen. Er verwandelt, was verloren schien. Er stellt wieder her, was zerbrochen war. Bist du bereit, Ja zur Stimme des Herrn zu sagen? Bist du bereit, nicht mehr nach deinen Gefühlen zu leben, sondern durch Offenbarung? Denn Gott will mehr als gelegentliche Besuche. Er will wohnen, er will Teil deines Alltags sein, er will an deinen Entscheidungen teilhaben, er will mit dir gehen. Und wenn du es zulässt, wird er etwas Neues tun, etwas Tiefes und Ewiges. Vielleicht bist du lange Wege des Schweigens gegangen. Vielleicht hast du versucht, Gottes Stimme zu hören, aber der Lärm um dich herum war lauter. Doch jetzt weißt du, der Herr spricht immer noch. Und er ruft dich in eine tiefere, innigere, beständigere Beziehung. Der Himmel ist nicht fern, der Vater schweigt nicht. Er wartet nur darauf, dass du dich näherst, mit einem hingegebenen Herzen wie ein Kind, das der Stimme des Vaters vertraut, auch wenn es nicht alle Schritte versteht. Gott verbirgt sich nicht vor denen, die ihn aufrichtig suchen. Er offenbart die Geheimnisse des Herzens denen, die nach Wahrheit dürsten. Nicht, weil wir es verdienen, sondern weil er gut ist. Seine Güte hat kein Ende und seine Treue reicht bis in die dunkelsten Tage unserer Seele. Selbst wenn wir versagen, bleibt er. Selbst wenn wir nicht hören, spricht er weiter. Seine Liebe ist beständiger als die Jahreszeiten, fester als die Berge. Und deshalb möchte ich dich jetzt in diesem Moment einladen, mit mir zu beten. Kein auswendig gelerntes Gebet, sondern ein Gebet, das aus der Seele kommt. Ein Gebet, das ein dürstendes Herz widerspiegelt, bereit zu hören. Lass uns mit dem Vater reden, im Glauben, dass er jedes Wort hört, jeden Seufzer, jede Absicht, die tief in unserem Inneren verborgen ist. Geliebter Vater, wir treten mit Ehrfurcht und Dankbarkeit vor dich. Du bist der Gott, der spricht, der Gott, der führt, der Gott, der wiederherstellt. Danke, dass deine Stimme mit Macht ertönt, selbst mitten in unserem inneren Lärm. Danke, dass sich dein Geist bewegt, wenn wir still werden. Wenn wir innehalten, um dich zu hören, findet unsere Seele Ruhe. Danke, dass wir nicht stark sein müssen, um dir nahe zu kommen, nur ehrlich. Herr, wir bitten dich jetzt, Lehre uns zu hören. Öffne unsere geistlichen Ohren. Bring die Stimmen des Zweifels, der Schuld, der Angst zum Schweigen. Berühre unser Herz mit deiner Wahrheit. Lehre uns, deine Berührung zu erkennen, deine Richtung zu verstehen. Lass uns nicht mehr nach dem Sichtbaren leben, sondern im Glauben. Nicht mehr aus Instinkt, sondern aus Gehorsam. Wir wollen von dir geführt werden in jedem Schritt, bei jeder Entscheidung, in jedem Detail. Vergib uns, Vater, für die Male, in denen wir deine Stimme ignoriert haben. Für die Male, in denen wir unserem eigenen Willen gefolgt sind, in unserer eigenen Kraft. Wir wollen zurückkehren ins Zentrum deines Willens. Wir wollen im Einklang mit deinem Plan leben. Erneuere in uns die Sehnsucht nach deiner Gegenwart. Entzünde die Liebe zu deinem Wort. Lass uns deine Stimme hören, in der Schrift, im Gebet, in den einfachen Momenten des Alltags. Heiliger Geist, versiegle in uns diese Botschaft. Sprich mit uns, auch wenn das Gebet endet. Führe uns weiter, offenbare dich weiter. Forme uns weiter. Möge kein Tag vergehen, an dem wir aufstehen, ohne deinen Ruf zu hören. Möge keine Nacht vergehen, in der wir uns schlafen legen, ohne deine Nähe zu spüren. Sprich mit uns im Gehen, im Warten, im Schmerz, in der Freude. Unser Leben soll eine Antwort auf deinen Ruf sein. Herr, ich bete für jedes Leben, das dieser Botschaft bis hierher gefolgt ist. Möge dies nicht nur eine weitere Lehre sein, sondern ein Wendepunkt. Mögen Herzen erweckt werden, Ohren geöffnet und der Geist erneuert werden. Mögen Entscheidungen nach deinem Rat getroffen werden. Mögen Familien durch ein Wort von oben wiederhergestellt werden. Mögen Wunder durch den Gehorsam gegenüber deiner Stimme sichtbar werden. Ich trete ein für alle, die sich verloren, müde und ohne Richtung fühlen. Mögen sie in diesem Moment deine Gegenwart spüren, die den Raum erfüllt. Möge der Friede, der von dir kommt, ihren Geist, ihren Körper, ihre Seele durchdringen. Ich flehe für jene, die vor schwierigen Entscheidungen stehen, für jene, die im Verborgenen geweint haben. Möge deine Stimme wie ein Lichtstrahl jede Verwirrung vertreiben. Möge die Gewissheit deiner Fürsorge stärker sein als jede Unsicherheit. Und schließlich, Herr, lass uns niemals die Sensibilität verlieren, deine Stimme zu hören. Selbst an gewöhnlichen Tagen, lass deine Stimme uns finden. Möge dein Wort eine Leuchte für unsere Füße und ein Licht auf unserem Weg sein. Lass uns unter deiner Führung leben, nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Denn wir wissen, wo deine Stimme uns hinführt, ist immer der beste Ort. Im Namen Jesu danken wir dir. Denn wir glauben, dass du sprichst, führst, tröstest und verwandelst. Möge jeder, der diese Botschaft gehört hat, vom Heiligen Geist berührt werden. Und wenn wir diesen Moment der Reflexion verlassen, dann auch mit einer neuen Bereitschaft, dich zu suchen, auf dich zu hören und dir zu gehorchen. Zu deiner Ehre und damit die Welt erkennt, es gibt noch einen Gott, der mit den Seinen spricht. Im Namen Jesu. Amen. Und wenn du bis hierher gekommen bist, war das kein Zufall. Gott möchte, dass du seine Stimme hörst. Dies ist erst der Anfang einer neuen Zeit, Hente, in der dein Glaube mehr sein wird als Worte und Versprechen. Er wird ein echter Weg mit dem Gott, der spricht, der führt und der bleibt. Heute hast du Samen empfangen. Jetzt liegt es an dir, sie zu pflegen. Der Geist ruft dich auf einen Weg, der näher, reifer, tiefer ist. Ignoriere diesen Ruf nicht. Lass nicht zu, dass der Lärm des Alltags den Klang des Himmels übertönt. Das Leben mit all seinen Herausforderungen wird weitergehen. Aber jetzt trägst du eine Gewissheit in dir. Es gibt eine Stimme, die lauter ist als alle anderen. Eine Stimme, die tröstet, wenn alle schweigen, die leitet, wenn alles unsicher ist, die trägt, wenn die Beine schwach werden. Diese Stimme ist für jeden da, der sie mit aufrichtigem Herzen hören will. Sie verlangt keine Perfektion, nur Hingabe. Mögest du den Mut haben, die Ablenkungen zum Schweigen zu bringen und die Momente der Stille mit dem Vater zu schätzen. Mögest du die Demut haben, das Wort mit Ehrfurcht zu suchen, im Wissen, dass es eine unerschöpfliche Quelle der Führung ist. Und möge deine Seele an guten wie an schweren Tagen stets auf die Stimme des Herrn ausgerichtet bleiben. Denn wer lernt, Gott zu hören, geht nie wieder allein, trifft nie wieder Entscheidungen im Dunkeln und lebt nie wieder nach der Meinung der Menschen. Denk daran, der Friede Gottes wird immer dein Zeichen sein. Wenn Friede da ist, geh weiter. Wenn du Last verspürst, halte inne und bete weiter. Tausche nicht die Stimme des Herrn gegen den Druck der Dringlichkeiten, denn Gottes Wille ist immer größer als das, was du jetzt verstehen kannst. Vertraue, auch wenn der Weg eng ist, er wird da sein. Auch wenn die Antwort auf sich warten lässt, Er wird am Werk sein. Denn der Gott, der spricht, ist auch der Gott, der handelt. Und mögest du im Laufe deines Lebens nicht nur als jemand bekannt sein, der betet, sondern als jemand, der hört, der mit Gott geht, unter der Führung des Himmels lebt und andere inspiriert, ebenfalls dem sanften Klang der Stimme des Schöpfers zu lauschen. Das ist das erfüllte Leben. Das ist das Leben dessen, der vom Geist des Herrn berührt, verwandelt und geführt wurde. Und dieses Leben ist für dich.